Dritte Entwicklungsstufe. Familienprobleme. Ich sog erschöpfte Luft in Keuchen und Prusten, die ziemlich eingeschnappt waren, und blickte Siglinde erwartungsvoll an. Ihr heller Gesichtsausdruck strahlte, und sogleich fühlte ich mich stärker, gewandter, geschickter, ausdauernder, willensstärker, charismatischer, klüger und viel intuitiver. Just in diesem Moment kam ein verwirrt dreinblickender Junge in Unterhosen und durchlöcherten Lederstiefeln, nur die Götter wissen, wo er die her hatte, aus dem nördlichen Wald und stolperte kraftlos auf uns zu. Er fragte hoffnungsvoll und keuchte: Wo ist Olaf, der Knappenlehrer? Siglinde deutete auf einen muskulösen Mann in verbeulter Rüstung, der am Dorfplatz stand und mit einem Schwert die Fliegen von einem Obststand verscheuchte. Unsere Blicke folgten dem Jungen, der kurz überlegen musste, bevor er sich dem Knappenlehrer vorstellen konnte. »Mein Name ist Harwald und sonst nichts weiter. Ich möchte gerne einmal ein großer Krieger werden und bitte euch, mich zu unterweisen. Micha aus der Scheune schickt mich. Er kann toll schnitzen. Nehmt ihr mich als euren Schüler an?« Der Knappenlehrer sondierte den Jungen, nickte, zeigte ihm einen wuchtigen Schlag und eine Parade und erklärte: »Ich möchte, dass du dich tief in das Moor wagst, wo die Spinnen bereits wieder zu resignieren begonnen haben. An dieser Stelle erspare ich mir jeglichen Kommentar. Töte 6 der Resignationsspinnen und kehre anschließend wieder zu mir zurück. Dann lerne ich dir einen zweiten Angriff.« Harwald hätte vor dem bevorstehenden Kampf wohl gerne mehr gelernt, doch er nickte und lief wieder los. Ich dachte mir immer noch, besser als ständig krank zu sein. Doch ich war froh, dass ich nicht in Unterwäsche vor den Spinnen posieren musste und wollte dem Knappen noch nachrufen, dass er auch gleich Beinchen umhauen sollte, als mir einfiel, dass ich das ja schon erledigt hatte. Dann wandte ich mich wieder an Siglinde, die mir für meine erledigte Aufgabe und den Tand mehrere Helle überreichte. Sie sprach: »Liebe Babsi, ich werde dir nun einen neuen Zauber lernen.« »Das habe ich befürchtet.« »Er wirkt sich auf deine Hände aus.« Ich blickte auf meine zierlichen langen Finger und rechnete mit einem Entspannungszauber. Ich stellte mir vor, wie meine Magie den gesamten Nachmittag meine Hände manikürte, massierte, meine Nägel färbte, und wenn sie schon dabei war, konnte sie auch gleich noch meine Haut zart wie Seide werden lassen. Siglinde zerstörte meine Träume mit einem Wort: »Der Zauber nennt sich Hexenkrallen.« Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, also meinte ich. Ein etwas unglücklicher Name für eine Maniküre, doch Hexensachen müssen wohl immer etwas gruselig klingen. »Der Hexenkrallenzauber lässt deine Fingernägel auf eine Elle anwachsen und scharf wie Messer und spitz wie Dolche werden. So kannst du dich gegen die Widersacher im Nahkampf ganz ohne Waffe verteidigen.« Unverständlich fragte ich: »Und was genau spricht jetzt gegen eine Waffe? Ich habe noch nie gesehen, dass sich Stahl nach einer duften Schlacht beschwert hätte. Ich hingegen kann zur wahren Furie werden, wenn mir ein Nagel einreißt. Kann ich nicht einfach ein Schwert haben?« »Du bist eine Hexe.« »Ein etwas dünnes Argument, findest du nicht auch? Ich habe mir gerade meine Fingernägel geschnitten, hänge an meinem Leben und bin von der Effektivität eines Schwertes überaus überzeugt.« »Du bist eine Hexe. Hier ist neues Spinatbrot und Astralwasser, los geht's.« Ich konnte nicht glauben, was Siglinde jetzt von mir forderte. Ich sollte meine frisch geschnittenen Fingernägel unansehnlich lange wachsen lassen und sie dann in die verschwitzten, stinkenden Körper meiner Feinde bohren. Na, ganz viele Herzchen dafür. »Hast du zumindest eine Schere und eine Feile für mich, damit ich meine Krallen anschließend wieder stutzen kann? Stell dir vor, ein verirrter Prinz schlendert ahnungslos durch den Wald und sieht mich so. Der würde mich doch nie zu einem Ball einladen.« Siglinde lächelte: »Keine Sorge, liebe Babsi. Mit Prinzen haben wir Hexen nur wenig zu schaffen. Nun zu deiner nächsten Aufgabe. Während du dich in der Höhle der Spinnen vergnügt hast, Veto, hat sich ein Rudel Wölfe auf einen Streifzug gemacht und viele Bewohner von Moorhausen erschreckt. Das trifft sich sehr gut, denn ich möchte, dass du dich zum Mondheulhügel begibst und den Biestern ein bisschen das Fürchten lehrst. Töte und seziere sie und bringe mir 6 Wolfsherzen. Ich brauche sie für einen alchemistischen Trank.« Ganz genau 6 Wolfsherzen, wiederholte ich sofort, um eine Steigerung der Zahl zu verhindern. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin doch kein Jäger oder gar ein Chirurg. Wie soll ich die verdammten Dinge aus der Brust kriegen? Hast du nur im geringsten eine Vorstellung, was für eine Sauerei das wird?« Sieglinde nickte. »Allerdings. Und pass auf, dass du die Herzen in einem Stück aus den Leibern entfernst. Sonst ist das Organ unbrauchbar. Nun spute dich.« Sieglinde lehrte mich den Hexenkrallenzauber. Ich sah fassungslos zu, wie meine Nägel um ungefähr 20 cm wuchsen und fest, scharf und spitz wurden. Ich beschloss, nach meiner Rückkehr zu meiner Mutter ein Manikürstudio zu eröffnen und mit dem Zauber ein Vermögen zu verdienen. Doch noch bevor ich meine Gedanken frönen konnte, wies mir die Schicksal die Richtung. Sie blickte mir nach, während ich mit verzweifeltem Gesichtsausdruck von dannen trottete. Jetzt konnte ich einige Zauber mehr, doch viel hatte sich noch nicht geändert. Noch immer marschierte ich mit quietschenden Socken durch den Knisterwald, während meine Zehen froren und Keuchen und Brusten rebellierten. Ich überwand ohne Sicherung im Freikletterstil gemeinpieksende Blumen, umging in weiser Voraussicht heiß glimmendes Unterholz, rollte geschickt unter fies umherschlagenden Ästen hindurch und musste tückisch fallenden Tannenzapfen ausweichen. Langsam bekam ich den Dreh raus, doch als ich die zahlreichen Schrammen auf meinem Körper bemerkte, kam ich erneut zu der Überzeugung, dass eine Maniküre und eine Pediküre die besseren Nachmittagsbeschäftigungen gewesen wären. Der Wald schien etwas gegen mich zu haben. Dann endlich erreichte ich den Mondhügel, wo sich das Rudel Wölfe gerade gemütlich um einen flachen Stein versammelt hatte. Ich schlich mich heran und zog verwundert die Augenbrauen hoch. Die Wölfe waren augenscheinlich kultivierte Vegetarier, denn sie hatten auf dem Stein Obst feinsäuberlich drapiert. Als sie mich trotz meiner herausragenden Schleichfähigkeiten durch einen unglücklichen Zufall doch bemerkten, war ihnen die Angelegenheit sichtlich peinlich. Sie taten so, als hätten sie mich nicht gesehen, stoben sogleich auseinander, fletschten ihre Zähne und stürzten sich auf das nächste Kaninchen. Ich ließ mich nicht beirren, visierte einen etwas abseits fauchend posierenden Wolf an, ließ meine Krallen wachsen, infizierte mich themengerecht und vorbeugend mit Tollwut, zog, tüdelte, trallte und bis mich das Biest erreicht hatte. Dann senkte ich meinen Schwerpunkt ab, nahm einen festen Stand ein, holte mit beiden Armen aus und wuchtete meine Krallen in den Leib des Vegetariers. Es könnte auch sein, dass sich meine angewachsenen Dolche einfach panisch vor mich gehalten und geschrien hatte. Solche unwichtigen Teils verblassen schnell in der Erinnerung. Das Biest warf mich um und verreckte blutend auf meiner Brust. Ekelhaft. Die Wölfe schienen um einiges zäher als die Spinnen zu sein und mich verließ bereits jetzt die Lust. In beinahe perfekter Anmut rollte ich den Wolf von mir herunter, strampelte mich auf ihn drauf, während meine Finger noch immer in seinem Leib steckten, setzte meine Socken auf seine Brust, zerrte mit aller Kraft meine Nägel aus dem Biest und landete schließlich unsanft auf meinem Hosenboden. Ich blickte auf meine Krallen und erkannte ein aufgespießtes, zerfleddertes Herz. Im Sinne der Wissenschaft hatte ich gezeigt, wie man es nicht machen sollte, fluchte und visierte den nächsten Wolf an. Ich pfte, stach gezielter als zuvor, stürzte, rappelte mich auf und begann mit der Sezierung. Das war eine Freude, das kann ich euch versichern. Kurz darauf war ich von Kopf bis Fuß mit Blut und Gedärmen beschmiert und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass wohl nicht jeder Wolf im Knisterwald ein Herz besaß. Es war zum Mäusemelken. Ich glaube, ich stehe im Wald, sprach ich inhaltlich korrekt zu mir selbst. Mein Kleid war hinüber, meine Fingernägel ruiniert und ich sah keine Möglichkeit, mich mit einer Gruppe des Rudels anzulegen. Also schlich ich um die Wölfe herum, die noch immer so taten, als hätten sie mich nicht bemerkt und würden grimmig hilflose Tiere jagen. Ich griff nur jene an, die sich zu weit vom Rudel entfernt hatten, pfte und stach. Erst mein viertes Opfer besaß wieder ein Herz, welches ich trotz meiner langen geschickten Finger natürlich ungeschickt verletzte. Chirurgie war eben noch nie meine Stärke gewesen und wird es auch nie werden. Doch meine Tollwut lehrte den Wölfen das Fürchten. Nachdem ich mich mit zahlreichen der Biester angelegt hatte, weitere Löcher in meinem blutroten Abendkleid verbuchen musste und Spinatbrot und Astralwasser bis zum Erbrechen hinuntergewürgt hatte, hatte ich irgendwann den Dreh raus und hielt schließlich 6 Wolfherzen, einige Heller, mehrere Leinfäden und einen Schemel in meinen Händen. Im Knisterwald waren Wölfe augenscheinlich wohlhabender als riesige Höhlenspinnen. Entnervt machte ich mich mit einem einzigen Ziel auf den Rückweg. Ich wollte mich gründlich waschen. 3.2 Die Holzhütte. Während ich, wie üblich, mit einigen ungewollten Umwegen zielsicher durch den Wald palierte, vernahm ich plötzlich einen fröhlichen Gesang und wurde neugierig. Ich kam zu einer kleinen Holzhütte, vor der ein sehr hübsches Mädchen saß, das gerade ein Stück Stoff mit Nadel und Faden löcherte, und wurde schwer von einer Vorahnung getroffen. Sie war klein, ich meine hübsch und so richtig klein, als würde sie von einem Menschen und einem Zwerg stammen. Seltsam, dachte ich mir, während mein Gehirn die nächsten Schlussfolgerungen zog. Da sie zum Glück keinen fragenden Gesichtsausdruck hatte, gab ich mich zu erkennen und sprach: Hallo, wertes Fräulein. Interessante Freizeitbeschäftigung. Mein Name ist Babsi. Sabrina, erwiderte sie, ohne hochzublicken. Freut mich. Ich musste feststellen, dass Sabrina von der Holzhütte ganz schön viel Holz vor der Hütte und eine schöne Holzhütte hatte. Nach diesem komplizierten Gedankengang atmete ich kräftig durch und täuschte Unwissenheit vor, um das Eis zu brechen. Ich habe mich ein klein wenig verlaufen. Kannst du mir den Weg nach Moorhausen zeigen? Das Mädchen blickte hoch, erkannte eine in Blut getränkte Hexe und riss die Augen auf. Dann kniff sie selbige zusammen, beugte sich wieder nach vorne und fragte: Ist das mein altes Kleid? Was hast du denn damit angestellt? Es besteht ja fast nur noch aus Löchern. Ich stotterte. Also, da war ein Ei und ein schadenfroher Eichhörnchendackel. Ich musste nackt den Flohbeutel anlocken und im Moor Käserosen pflücken. Und als Belohnung gab mir Mildred dieses Kleid. Zu meiner Verteidigung. Als ich es bekommen habe, waren da schon mehr Löcher als Stoff. Aber reklamieren wäre keine Alternative gewesen. Dann musste ich mich erkälten, tüdeln, Schnodder spucken und mich mit riesigen Spinnen und Beinchen kloppen. Schließlich wollte sie Glinde noch, dass ich ihr Wolfsherzen hole. Hier. Dabei hat dein Kleidchen das ein oder andere Löchlein abbekommen und einen dezent roten Ton angenommen. So kam ich hierher. Eilig erinnerte ich mich an meine Hauszauber, begann mit meinen Fingern zu zittern und reinigte mit meiner Magie den verbliebenen Stoff von all dem Blut. Auf das Risiko hin, gleich wieder vollkommen nackt durch die Heide zu gondeln, fragte ich: Willst du dein Kleidchen wieder zurückhaben? Das hübsche Mädchen stand auf und winkte ab. Nein, danke. Ich bin nicht so mutig und exhibitionistisch wie du. Ich würde es nie wagen, fast nackt durch den Knisterwald zu brettern. Ich glaube, es hakt. Du glaubst, dass ich das freiwillig mache, du laufender Meter? Sabrina lächelte. Moorhausen befindet sich im Norden. Es ist nicht zu verfehlen. Ich verlor kurz meine Beherrschung. Natürlich ist es nicht zu verfehlen, wenn man in diesem verfluchten Wald geboren, von einem Jäger gefunden und von einer Hexe hier draußen aufgezogen wurde. Rein zufällig bin ich jedoch keine Pfadfinderin, aka wandelnde Landkarte. Natürlich fand ich meine Kontenance sogleich wieder. Wohnst du ganz alleine hier? Das Mädchen nickte. Ich war 13 Jahre alleine hier draußen und wurde nur von Siglinde und Mildred besucht. Doch nun habe ich meine Magie und mein Aussehen unter Kontrolle und werde wohl bald nach Moorhausen zu Bruno Gluten freiziehen. Er hat ein Haus aus Stein. Ich dachte an das verträumte Dörfchen. Ja, aber deine Hütte weiß wenigstens, was ein rechter Winkel ist. Ich kenne Siglinde, Fritz, Mildred und sogar Kunibert. Dann entschloss ich, ein wenig zu recherchieren. Gestern habe ich außerdem noch den zwergischen Wirt Funzel und seine Frau Kunigunde kennengelernt. Sabrina begann sogleich zu strahlen. Das sind zwei nette Leute. Funzel hat Siglinde immer etwas zu essen für mich mitgegeben. Er mag mich aus irgendeinem Grund sehr gerne. Ich dachte, die beiden sprechen schon seit 13 Jahren nicht mehr miteinander. Das stimmt. Seit Siglinde von ihrem Hexenzirkel aus Schlammloch zurückgekehrt ist, ich kurz darauf vom Jäger Fritz gefunden wurde und die beiden zusammenkamen. Doch um Siglinde Essen für mich mitzugeben, hat ihre Kommunikation wohl gereicht. Ist Siglinde seither noch einmal bei einem Hexenzirkel in Schlammloch gewesen? Sabrina dachte kurz nach und schüttelte dann ihren Kopf. Ich glaube nicht. Fällt dir bei all den Informationen etwas auf? Sabrina blickte mich verwirrt an, also gab ich auf, zog meine eigenen Schlussfolgerungen und verkündete: Ich habe einem kleinen Geistermädchen ein Versprechen gegeben und benötige nun dich, um es zu erfüllen. Würdest du mir den Gefallen tun und mich nach Moorhausen bringen, begleiten? Nicht, weil ich den Weg nicht finde. Sabrina stimmte sogleich freudig zu, holte einen kleinen Rucksack und wir marschierten los. Auf dem Weg fragte sie: Frierst du eigentlich nicht mit allen Löchern in meinem Kleid? Du solltest aufpassen, dass du dir keine Erkältung holst. Ich blickte sie ausdruckslos an und erklärte sachlich: Ich bin erst vor einem Tag in diese Welt geboren worden und habe es in dieser Zeit weder geschafft, mir eine angemessene Garderobe zuzulegen, noch die Schmiedekunst zu erlernen. Und leider habe ich auch keinen Hammer und Nägel, um die Löcher in deinem Kleid professorisch zu stopfen. Ich beherrsche die Schneiderei. Wenn du willst, kann ich dir auf dem Weg ein paar Handgriffe zeigen, damit du dir dein Kleid herrichten kannst. Ich sah das hübsche Mädchen verwirrt an. Bist du sicher, dass man Kleider mit Schneiderei heilen kann? Findest du nicht, dass Hämmer und Nägel wesentlich effektiver wären? Sabrina schüttelte entschieden ihren süßen Kopf und wiederholte langgezogen. Schneiderei ist die Lösung für deinen Exhibitionismus. Unkontrolliert entwischte meinen Lippen. Ich wollte schon immer nähen lernen. Zuerst vergisst du Hammer und Nägel und auch eine Stichsäge ist wenig hilfreich. Die Schneiderei wird ungleich leichter, wenn du Nadel und Faden verwendest. Deine Art der Improvisation würde ich nur sehr erfahrenen Schneidern empfehlen. Verstehe, Nadel und Faden, klingt dufte. Als wir das Dorf erreicht hatten, hatte ich eine rudimentäre Vorstellung, warum jemand Stoff mit Nadel und Faden malträtierte. Ich präsentierte voller Stolz mein eigenhändig repariertes wunderschönes Kleid, welches sogar meinen Intimbereich bedeckte. Ich war überrascht, wie schnell die Schneiderei auf Aznarail funktionierte und bezweifelte ernsthaft, dass die Gesellen in der Welt meiner Mutter auch so fix waren. Nach meiner sicheren Rückkehr würden mir zahlreiche vielversprechende Arbeitsmodelle offenstehen. 3.3 Babsis Plädoyer. Ich ging mit Sabrina zu Sieglinde, die mich erwartungsvoll und überrascht zugleich anblickte, setzte meinerseits einen fragenden Gesichtsausdruck auf und befahl ihr selbstsicher. Versammle das Dorf am Marktplatz, Schickse. Ich habe etwas zu verkünden. Während Sieglinde und Sabrina sich an ihren Köpfen kratzten, ging ich zum grimmigen Digestiv, holte mehrere Bücher aus meinem Zimmer, dankte irgendeinem Gott, dass die Vorbewohnerin Gelehrte war und blätterte sie durch, während ich wieder nach unten eilte. Die Schickse überraschte mich, denn ich hatte quasi nur kurz weggesehen und schon war das gesamte Dorf versammelt. Ich zwang mich durch die Menge, stellte mich in die Mitte des Platzes, posierte für einige Momente der Wirkung, während ich noch immer die Seiten überflog und begann schließlich mit meiner nervtötend hohen Stimme. Liebe Leute, lasst euch sagen, seit meiner Geburt im Knisterwald liegt mir so einiges im Magen. Ein verliebtes Mädchen, eine Holzhütte im Wald, ein mysteriöser Dachboden und ein schadenfroher Dackel, der eigentlich ein Eichhörnchen ist. In dieser Welt war es wohl ungewöhnlich, dass sich angehende Helden gleich an ein gesamtes Dorf wandten, denn anfangs schüttelten noch viele Bewohner herablassend ihre Köpfe. Doch nun hatte ich ihre Neugier geweckt. Sieglinde stand bei ihrem Mann, dem Jäger Fritz, und ihrer Tochter Mildred, während sich der Zwerg Funzel mit seiner Frau Kunigunde auf der anderen Seite positioniert hatte. Sabrina stand inzwischen bei einer Gruppe von Jugendlichen und neben ihr befand sich augenscheinlich Bruno Claudin frei. Der Junge hatte eine beeindruckend reine Haut, das muss ich schon zugeben. Ich ließ eine leichte Erkältung in mir aufkeimen, damit meine Stimme rauer klang und fuhr fort. So einiges ist im Argen in Moorhausen. Doch liebe Leute, hört selbst, denn ich, Babsi die Hexe, benötige euren Urteilsspruch. Vor knapp 14 Jahren ließ sich Sieglinde die Schickse mit dem Zwerg Funzel, dem Wirt des Dorfes, ein und wurde dabei schwanger. Ein Raunen ging durch die Menge und die Aufregung stieg. Doch der Zwerg und die Hexe waren nicht ineinander verliebt und hatten auch nicht vor zu heiraten. Da das Recht von Moorhausen zurückzuführen auf den unberührten Wille ein uneheliches Kind in das Exil verbannt, traf die Schickse eine Entscheidung. Sie verheimlichte ihre Schwangerschaft, entschied sich gegen eine Eigeburt, weil dies selbst bei ihrem Körperumfang jeder gesehen hätte, und band sich bald den Bauch weg, damit niemand etwas bemerken würde. Kurz vor der Geburt brach die Schickse angeblich zu einem Hexenzirkel nach Schlammloch auf. Doch ich habe die Karten des Königreichs Pasnordrand studiert. Es gibt keinen Ort dieses Namens in erreichbarer Nähe. In Wahrheit trieb sich die Schickse noch immer im Knisterwald herum und trug allein ihr Kind aus. Sie legte es auf einen Baumstumpf, kehrte nach Moorhausen zurück und manipulierte geschickt den Jäger Fritz, der das kleine Mädchen vermeintlich zufällig fand. Als er das Baby ins Dorf brachte, gab ihm die Schickse seinen Namen, wie dies eine Mutter zu tun pflegt. Sie verzichtete darauf, die Eltern von Sabrina zu suchen, da sie ja wusste, dass sie sie selbst geworfen hatte. Ein vermeintliches Findelkind wird in Moorhausen besser behandelt als ein uneheliches Kind. Die Schickse hätte sich wohl angeboten, Sabrina aufzuziehen, wenn sie sich nicht bei der fragwürdigen Aktion in den Jäger Fritz verliebt hätte und schon wieder schwanger geworden wäre. Sie handelte nach alter Hexentradition. Sie musste die beiden Kinder wegen ihrer magischen Unfähigkeiten trennen. Und so nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Nun zu unserem Wirten. Funzel wusste von der Schwangerschaft und lief jeden Tag in seinem Gasthaus auf und ab. Er überlegte fiebrig, was er tun sollte. Seit Sabrinas Geburt sprechen die Schickse und er nicht mehr miteinander, doch oft gab er der Hexe frische Speisen für Sabrina mit, zu der er eine unbestimmte tiefe Zuneigung empfand. Die Menge hielt vor Spannung den Atem an, während mich Sieglinde, Funzel und Bruno feindselig anfunkelten, denn Sabrina stand nun vor dem Exil. Als ich sah, dass die ersten Köpfe rot anliefen, sprach ich schnell weiter und die Versammlung atmete ein. Das ist längst noch nicht alles. Als Sabrina im Wald gefunden wurde, ging auch unser Wirt, von einem seltsamen Zwang befallen, durch das Moor. Er war vollkommen aufgelöst, als er auf einem Baumstumpf eine Totgeburt fand und glaubte, dass dies seine einzige Tochter wäre. In Wahrheit hat die Schickse 2 eiige Zwillinge geboren, wovon eine sie doch traurigerweise verstarb. Der Zwerg weiß augenscheinlich nicht, was Zwillinge sind, fühlte sich zu beiden Mädchen jedoch instinktiv hingezogen, doch erst heute soll er Gewissheit über seine Kinder erlangen. Funzel nahm den Leichnam der Totgeburt mit sich, legte diesen in einen Sarg und bewahrt ihn seither am Dachboden des Gasthauses auf. Als er an der Stätte trauern wollte, saß eine geisterhafte Gestalt auf dem kleinen Kistchen und heulte und spuckte fürchterlich. Ein erschrockenes Raunen ging durch die Menge, während der Zwerg unbewusst mit dem Kopf nickte und die Schickse vor Überraschung aus allen Wolken fiel. Auch Fritz, Mildred und Kunigunde war der Schreck anzusehen und selbst das Eichhörnchen Kunibert mit seinen Walnüssen schien überrascht. Funzel fand schließlich seine Kunigunde und Sieglinde kümmerte sich so gut sie konnte um Sabrina. So lebten sie mit ihren düsteren Geheimnissen 13 Jahre nebeneinander her und sprachen kein einziges Mal darüber. In all der Zeit haben die beiden viel gelitten, während Sabrina alleine in einer Holzhütte im Knistwald leben musste. Findet ihr das gerecht? Das Publikum schüttelte die Köpfe, denn sie wollten weder ihre Oberhexe und schon gar nicht ihren Wirten verlieren. Selbst die Mädchen taten ihnen leid. Dann verliebten sich Mildred und Sabrina ineinander und die Schickse wurde nervös. Sie versuchte die Beziehung zu boykottieren, wusste sie doch, dass die beiden Mädchen in Wahrheit Halbschwestern waren. Doch schließlich kam ich und durchschaute das Spiel. Es war nun so leise, dass man das Unterholz knistern hören konnte. Sieglinde und Funzel starrten mich fassungslos an, da nun das Exil für ihre beiden Töchter sicher war. Doch ich streckte meine Brüste heraus und sprach mit heiser Stimme weiter. Nun haben wir 2 Probleme, für die ich jeweils eine Lösung habe. Zum einen müssten Sabrina und auch ihre Geisterschwester, ich nenne sie gerne Spooky, nach geltendem Recht ins Exil verbannt werden. Die Menge nickte nachdenklich. Doch ich sage euch, dass ihr die beiden Zwillingsmädchen nicht verbannen könnt, denn das Gesetz besagt lediglich, dass uneheliche Kinder in Moorhausen ins Exil gehen müssen. Euer Gesetz, zurückzuführen auf den läufigen Rudi, besagt auch, dass Kinder von Moorhausen mit dem 13. Lebensjahr bereits geschlechtsreich und somit zeugungsberechtigt und eben auch erwachsen sind. Und nun erwarte ich euer Urteil, liebes Volk. Seht ihr die gesetzliche Lage ebenso wie ich und sollen die beiden Frauen in Moorhausen bleiben? Die Menge blickte zu ihrer Oberschickse, die Tränen in den Augen hatte. Wie auf Kommando begannen alle zu jubeln und es war klar, dass die Kinder bleiben durften. Allen Beteiligten fiel ein Stein vom Herzen. Als sich die Menge wieder beruhigt hatte, sprach ich gewichtig weiter. Wir kommen nun zu eurem 2. Problem. Die arme Zwillingsschwester von Sabrina kann in ihrer Geisterform keine Gegenstände bewegen. Sie sitzt den ganzen Tag einsam in ihrem Zimmer und starrt auf ihre Spielsachen. Doch auch dafür weiß ich Rat. Wieder lauschte die Menge gespannt meinen Worten. Ein Geisterkind muss von ihren wahren Eltern einen Namen, ich empfehle Spooky, erhalten. Erst dann kann es mit unserer Welt interagieren, sich ein Nest bauen und sich ihres Nichtlebens erfreuen. Ich bin sicher, dass Funzel Sieglinde gefragt hätte, doch wegen ihres Schweigens wagte er es nicht. Die Menge starrte auf Sieglinde und Funzel, während ich weitersprach. Ich fordere nun die Schickse und den Zwerg auf, sich zu ihren Kindern zu bekennen, sich die Hand zu reichen und sich anschließend in das Dachgeschoss zu begeben, wo sie der Regenmaschine ihren lang verdienten Namen verleihen. Sieglinde trat an mich heran und fragte verblüfft. Liebe Babsi, wie konntest du das alles in so kurzer Zeit herausfinden? Ich ließ meine Erkältung abklingen und meinte mit nervtötend hoher Stimme. Ich habe mit den Leuten gesprochen, recherchiert, den einen oder anderen Krimi gelesen und mir den Rest einfach ausgedacht. 3.4 Feste und Verabschiedungen. Sieglinde nickte zufrieden, umarmte mich, ging festen Schrittes zum Zwerg und schlug mit ihm ein. Dann umarmten die beiden Eltern Sabrina und machten sich auf den Weg in den Dachboden, wo sie ihrem Geisterkind den wohlklingenden Namen Spooky verliehen. Spooky, Babsi und die Schickse. Ich verbiete mir jeglichen Kommentar. Die Dorfbewohner stoben derweilen auseinander und begannen zu kochen und zu punchen, während die Kräftigen von ihnen Tische und Stühle auf dem Platz zerrten. Bald erklang Musik und ein Fass Bier wurde angeschlagen. Als ich bei einer Tasse Erdbeer die feiernde Menge beobachtete, kehrte der Knappe in Unterhosen vollkommen lediert aus dem Moor zurück, schleppte sich zu seinem betrunkenen Lehrer und erklärte, »Ich habe soeben Pixie in der Höhle der Spinnen besiegt. Hier ist ihr Stachel.« Das Schweigen zwischen Sieglinde und Funzel war gebrochen und ein fulminantes Dorffest fand seinen Höhepunkt. Sabrina lag zufrieden in den Armen von Bruto glutenfrei, während Mildred mit ihrer neuen Halbschwester Spooky spielte. Sie beschlossen, dass sie in ein gemeinsames Backsteinhaus ziehen würden, sobald Mildred 13 Jahre alt geworden war. Der Jäger Fritz und Kunigunde benötigten einige Weinflaschen, um über den Schock hinwegzukommen, doch letztendlich waren alle zufrieden. Als die Nacht hereinbrach, verließ ich die heitere Gesellschaft und schleppte keuchend und prustend wieder in den zweiten Stock des Gasthauses zum grimmigen Digestiv. Heute musste ich mein Zimmer nicht bezahlen. Ich nähte noch weiter meinem Kleidchen, sinnierte über rosarote Rüschen, machte mich bettfertig und legte mich nieder. Dann schlummerte ich tief und fest bis zum Mittagsgrauen. Als ich am nächsten Tag nach einem herzhaften Frühstück wieder verschlafen zur Schickse ging, überreichte ich ihr den Tand vom Vortag und die Wolfsherzen, die über Nacht schon etwas unangenehm zu riechen begonnen hatten. Sieglinde gab mir dafür weitere Kupfermünzen und ließ mir die Leinen fäden. Dann bekam ich endlich Stiefel, die leider aussahen, als hätte sie die Schickse gerade aus einem Fluss geangelt. Mein Verdacht bestätigte sich, als ein Fisch aus dem Schuhwerk glitschte. Außerdem schienen an den Dingern die Zehen zu fehlen oder die Schuhe waren einfach winzig. Doch ich war eine stolze Hexe und krallte meine Zehen tapfer zusammen. Ich bedankte mich herzlich und war froh, nicht mehr mit quietschenden Socken durch den Wald laufen zu müssen. Dann sprach die Schickse gewichtig. Liebe Babsi, ich danke dir für deine detektivischen Leistungen, für deine Weitsicht und deine Gutherzigkeit. Nun ist es jedoch für dich an der Zeit, weiterzuziehen. Ich habe hier einen Brief, den du zu der Taurin Zenzi bringen sollst. Du musst einen halben Tag lang dem Weg nach Nordwesten folgen und solltest nach einem guten Marsch gegen Abend das Dorf Donnerpuffpuff erreichen. Natürlich kannst du dir so viel Wasser und Spinatbrot mitnehmen, wie du tragen kannst und dich in aller Ruhe von den Dorfbewohnern verabschieden. Lebe wohl, meine einstige Schülerin. Vielleicht werden wir uns eines Tages wiedersehen. Ich nahm den Brief an mich, verabschiedete mich schweren Herzens von Sieglinde, Fritz, Funzel, Kunigunde, Mildred, Sabrina, Spooky und dem Eichhörnchen-Dackel Kunibert. Sabrina überließ mir noch die Nadel, damit ich mein Kleid weiter optimieren konnte. Dann machte ich mich auf den Weg, nachdem mir Fritz unnötigerweise bestätigt hatte, wo der Nordwesten lag. Als ich das Dorf verließ, fühlte ich mich sogleich stärker, gewandter, geschickter, fitter, willensstärker, klüger, charismatischer, wesentlich intuitiver und dachte bei mir, eloquente Ansprachen waren schon immer meine Stärke gewesen. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.